ein Wapotal, ist ein Loch im Prontera geöffnet, fällt der Priester rein in Normo, hab Bula, ne fahne. Gefallen ist, aua, Fintus und Pressoden, aua, Ingo, Erdbe, Mare, Feine, fällt der Priester rein, ein Lachen, Kompo, Ante, Mare, Fnit, fällt der Priester rein, ist. Wow, Portal hat ein Loch!